Es wünsche sich die Welt, was Fleisch und Blut wohlgefällt. Nur eins, eins bitt ich von dem Herrn, dies eine hätt ich gern, dass Jesus meine Freude, mein treuer Hirt, mein Trost und Heil und meine Seelen bestes Teil, mich als ein Schäflein seiner Weide auch dieses Jahr mit seinem Schutz umfasse und nimmermehr aus seinen Armen lasse. Sein guter Geist, der mir den Weg zum Leben weist, regier und führe mich auf ebne Bahn. So fang ich dieses Jahr